Наша тема, она сегодня называется «Ich wähle gemeinsam anstatt allein». Я выбираю быть вместе. Ich wähle gemeinsam. Вместо того, чтобы быть одному. Anstatt allein. Okay. Das ist unser Thema heute. Вместе быть лучше. Also gemeinsam ist es besser zu sein. Кто-то может аминь сказать? Мы любим быть вместе. Also wir lieben es, zusammen zu sein. И это лучше, чем быть одному. Und es ist besser, als alleine zu sein. Знаешь, вот этот teamwork или teamgeist, и вообще вот группа, работа в группе, она классная. Weißt du, dieser teamwork, dieser teamgeist und überhaupt die Arbeit in der Gruppe, das ist toll. И наш Бог, Он вообще сам по себе всегда вместе. Und unser Gott an sich selber, der ist immer mit jemandem zusammen, also er mag es, zusammen zu sein. У нас Господь — это всегда team. Unser Herr ist immer, bedeutet immer Teamarbeit. Бог Отец. Der Herr, der Vater Gott, Бог Сын, der Gott Sohn, Бог Дух Святой, und Gott Heiliger Geist. Один, eins, один, eins, скажи один, sag eins. Но это команда. Aber das ist ein Team. Ein Team. Das ist ein Team. Один, eins, один Бог, ein Gott. Но это команда. Aber das ist trotzdem ein Team. И я тебе не буду сейчас объяснять всякие богословские там выкладки. Und ich möchte dir jetzt keine Auslegungen geben, biblische Auslegungen. Не, какие-то богословские Oder, там, теологische Auslegungen. Also theologische Auslegungen. Как это все можно объяснить? Wie man das Ganze so erklären kann. Я тебе просто скажу, это тайна. Ich sag dir einfach, das ist ein Geheimnis. Mysterium. Das ist ein Mysterium. Но это все еще истина. Aber das ist immer noch die Wahrheit. Бог в трех лицах. Gott ist dreieinig, der ist in drei Gesichter. И он всегда в тиме. Und er ist immer im Team. И мы читаем 1 Моисея. Und wir lesen 1. Mose. Бытие, 1 глава, 26 стих. Also der erste Kapitel und Vers 26. Давайте, говорит Бог, давай сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Gott sagt dir, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Смотри, в множественном числе, да? Сотворим, он говорит. So, er sagt in Mehrzahl, wir sollen machen, schaffen. Отец говорит сыном. Der Vater sagt zum Sohn. И отец говорит с Иисусом и с Духом Святым. Und der Vater spricht mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Эй, давай сотворим человека по подобию нашему. Und sagt, hey, lass uns den Menschen nach unserem Ebenbild schaffen. И нашему, это означает нашему. Und unserem bedeutet unserem. Я с кем-то. Also ich bin mit jemandem. И смотри, мы также сотворены, как и Бог. Und schau her, wir sind so geschaffen wie Gott. Триедины. Dreieinig. Ты сам по себе уже триедин. Also du an sich selber bist dreieinig. Ты имеешь плоть. Du hast Fleisch, dein Körper. Ты имеешь душу. Du hast die Seele. И дух. Und du hast den Geist. Триедины. Das ist ein dreieiniger. Но один. Aber nur eins. Eins. Ты один, да? Du bist eins, или oder? Или у тебя еще шизофрения где-то? Oder hast du irgendwo schizophrenische Gedanken? Нет, мы едины. Also nein, wir sind einig. Но wir ты sind внутри, eins. Но ты внутри себя чувствуешь, эй, я внимательно, если изучаю себя, я чувствую три штуки. Aber wenn ich mich aufmerksam so mich erforsche, dann weiß ich, dass ich dreieinig bin, dass ich drei Sachen in mir habe. Точно три штуки там. Ja, das ist wirklich so. Моя плоть говорит совершенно другое, что хочет мой дух. Also mein Fleisch sagt mir ganz was anderes, als der Geist will. А в это время еще и душа добавляет свое слово. Und zu der gleichen Zeit gibt noch die Seele ihr Saft dazu. Кто-то меня понимает здесь, да? Versteht mich jemand hier? Amen. Amen. Okay. То есть мы триедины. Also wir sind dreieinig. Потому что Бог сотворил нас по подобию своему. Denn Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Amen. Amen. Это так здорово. Und es ist richtig gut. Знаешь, и Бог любит работать в команде. Und weißt du, Gott liebt es, im Team zu arbeiten. И эта команда никогда не имеет конфликтов. Und dieses Team hat niemals Konflikte. Бог Отец, Бог Сын, Gott Vater, Бог Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ни одного конфликта. Die haben keinen einzigen Konflikt gehabt. Как здорово. Das ist toll. Знаешь, что в Троице нету конкуренции. Weißt du, in der Dreieinigkeit gibt es keine Konkurrenz. Halleluja. Halleluja. Знаешь, вот Бог Отец никогда еще не сказал, эй. Weißt du, Gott Vater hat noch nie gesagt, hey. Что-то сегодня они Иисус успели больше, чем мне. Irgendwie haben sie heute viel zu viel für Jesus gesungen, viel mehr als für mich. Я обиделся. Und jetzt bin ich beleidigt. Или Дух Святой, он еще ни разу не сказал. Oder der Heilige Geist hat noch nie gesagt. В это воскресенье спели 10 миллионов для Иисуса. Also an diesem Sonntag haben 10 Millionen für Jesus gesungen. А 5 миллионов песен для меня. Und 5 Millionen Lieder nur für mich. Я обиделся. Also ich bin jetzt beleidigt. Я ухожу. Ich hau jetzt ab. Никогда. Niemals. В Троице все ищут славы другому. Denn in der Dreieinigkeit sucht jeder die Herrlichkeit dem anderen. Правда? die Herrlichkeit von dem anderen. Они все стремятся к тому, чтобы прославить другого. Also sie streben jeder strebt von ihnen danach, um den anderen zur Ehre zu bringen, zu verherrlichen. Друзья мои, вот в наших командах, в наших Und meine Freunde, in unseren Teams, в наших семьях, also in unseren Familien, в наших группах, in unseren Gruppen происходит трение. Gibt es Reibereien? Везде, где есть люди, происходит трение. Also überall, wo Menschen gibt es Reibereien. Даже в одной семье вроде два человека. Sogar in einer Familie, man denkt sich, es sind nur zwei Leute. Но у них три мнения. Aber sie haben drei Meinungen. Часто, да? Oftmals. И вот эти вот конфликты, они происходят часто из-за вот этого эгоизма. Und diese Konflikte entstehen oftmals wegen diesem Egoismus. Один аминь был, слава тебе, Господь. Ein Amen war da, Gott sei Dank. Мы часто вот такие, у нас oftmals Конкуренция. Sind wir so, also wir haben immer Konkurrenz. У нас непрощение. Wir haben Unvergebenheit. Мы почему-то думаем, что другой виноватый, чем я. Wir denken aus irgendeinem Grund, dass der andere schuldiger ist als man selbst. И это так происходит. Und so geschieht das ständig. Пока мы не умнеем, не начинаем понимать. Solange wir nicht klüger werden und das nicht begreifen. И говорим, слушай, будь вместе лучше. Und sagen dann, hey, hör zu, es ist besser, zusammen zu sein. И поэтому я уступаю. Und deswegen gebe ich nach. И поэтому я тебе говорю спасибо. Und deswegen sage ich zu dir, danke dir. И поэтому другой начинает тоже тебя уважать и любить. Und dann aus diesem Grund fängt der andere dich zu respektieren. И вот мы приносим свой характер в любую группу. Also wir bringen unser Charakter in jede Gruppe hinein. И особенно печально, если этот характер не научился еще жить в общении. Und besonders traurig ist es, wenn dieser Charakter noch nicht gelernt hat, in der Gemeinschaft zu leben. Когда его воспитывали одиночкой. Wo man ihn als Einzelgänger erzogen hat. И это, к сожалению, сейчас чаще. Und es passiert jetzt leider oftmals. Но это такова жизнь. Das ist so das Leben. Что сегодня в основном люди как-то вот одни. Dass heute die Menschen im Großen und Ganzen alleine sind. Даже в Нюрнберге. Sogar in Nürnberg. Single-Haushalte sind mehr als Familien. Also die Single-Haushalte haben mehr in Nürnberg als Familien. И одиночные, вот когда один ребенок в семье, это часто. Und oftmals ist es nur ein Kind in der Familie. И вот когда вот один ребенок в семье, все для него. Also wenn ein Kind in der Familie alleine ist, dann ist alles nur für ihn. Все для него. Also es ist alles nur für ihn. Но когда большая семья. Aber wenn man eine große Familie hat. Oh, тогда этот ребенок, любой ребенок в семье, он учится. Dann lernt jedes Kind aus dieser Familie. Для него слово «мы» важнее, чем «я». Für ihn ist das Wort «wir» wichtiger als ich. В семье, в большой семье всегда also in großen Familie, слово «мы» важнее, чем «я». Ist immer das Wort «wir» wichtiger als das Wort «ich». И в большой семье там, мама не спрашивает, а что ты хочешь сегодня на обед, а что ты хочешь на обед. In der großen Familie fragt die Mutter nicht, was willst du heute zum Essen, was willst du heute zum Essen. Ты ешь то, что все едят. Du isst alles, wie alle anderen. Точка. Alles, was es gibt. Не хочешь, иди, будь Wenn голодный. Du keinen Bock hast, dann geh. И еще важно вовремя быть за столом. Und es ist auch wichtig, auch rechtzeitig am Tisch zu sein. Потому что в реально большой семье там можешь еще не успеть наесться. Denn in einer wirklich großen Familie kann es passieren, dass du nie satt wirst. Опоздал, твои проблемы. Wenn du zu spät kommst, ist es dein Problem. Будешь голодный до ужина. Dann wirst du bis zum Abendessen hungrig sein. И там уже дисциплине учишься с детства. Und dort lernst du von klein auf Disziplin. Пунктуальность такая немецкая сразу. Also so eine richtige deutsche Pünktlichkeit lernt man dort. Когда кушать хочешь, не опоздаешь. Also wenn du Hunger hast, dann kommst du nicht zu spät. И там еще, знаешь, есть старшие такие, старшие. Und dort gibt es auch noch so größere, ältere Brüder. Старшие. Они тебе говорят, что делать. Und sie sagen zu dir, was du tun sollst. И ты учишься смирению там сразу. Und du lernst dort gleich das Demut in der großen Familie. Amen. Поэтому говорил один отец мне, говорит, слушай, самое главное воспитать первого ребенка. Deswegen hat mir mein Vater gesagt, das Wichtigste ist, den ältesten Sohn oder das älteste Kind zu erziehen. Когда ты воспитал первого, правильно? Wenn du den ersten auch richtig erzogen hast, dann wirst du keine Probleme mehr haben, denn dieser Größere wird alle anderen erziehen und belehren. Also du kannst mal einen Kopfnuss bekommen, Если wenn du Glück machst, сказал, что-то дерзкое такое, wenn du etwas Freches gesagt hast. И вот эта вот дисциплина, она уже рождается в детстве. Und diese Disziplin, das kommt schon zustande ab Kind auf. И вот это слово «wir», «wir», «мы», Und dieses Wort «wir», оно вместо «я». Die ist anstatt von «ich». Понимаете? И когда вот сейчас эта возможность исчезает потихоньку у людей. Und versteht ihr, wenn diese Möglichkeit, sie verschwindet langsam aus der Menschheit. Такой возможности быть воспитанным в большой семье. Also diese Möglichkeit, in einer großen Familie erzogen zu werden. Эта возможность она уходит потихоньку. Und diese Möglichkeit schwindet langsam. И люди, они все больше и больше имеют проблемы в социальном обществе. Und die Menschen haben deshalb viel mehr Probleme oder vermehrt Probleme in sozialem Umgang. Also miteinander, also sich zu demütigen, dem anderen nachzugeben, zu sagen, entschuldige. Es kommen mehr Probleme darauf. Weißt du, aber es gibt noch eine Möglichkeit, wo du das lernen kannst. Das ist noch eine größere Familie als deine. Das ist die Gemeinde. Hier kannst du alles das lernen. Hier fühlst du das Wort «wir» важнее, чем «я». Und du fühlst, dass das Wort wir hier wichtiger ist als ich. Мы важнее, чем я. Also wir ist wichtiger als ich. Это вот важно, так учесть это для тебя. Das ist sehr wichtig für dich zu merken. Что ты часть чего-то большего. Dass du ein Teil bist von etwas Größerem. Однажды сделали опрос у. Man hat mal also eine Umfrage gemacht. У людей старше 80 лет. Also von den Menschen, die schon älter als 80 sind. Их спросили, а что бы вы хотели в жизни сделать по-другому? Man hat sie gefragt, was hättet ihr anders in eurem Leben machen wollen? Если бы еще раз прожили. Also wenn ihr das Leben nochmal leben würdet. И они сказали две вещи. Und sie haben zwei Sachen gesagt. Они говорят, мы бы хотели меньше переживать. Also wir würden weniger uns Sorgen machen. Меньше было бы забот в моей жизни. Also es wären weniger Sorgen, wenn ich jetzt weniger mir darüber Gedanken gemacht hätte. То есть мы бы проще смотрели на жизнь. Das bedeutet, wir hätten einfacher auf das Leben gesehen. И второе очень интересно. Und das zweite ist sehr interessant. Они сказали, мы бы хотели быть частью чего-то большего, чем мы сами. Wir hätten ein Teil von etwas Größerem sein wollen als nur wir selbst. Потому что недостает человеку, мы созданы так. Denn es reicht für den Menschen nicht aus, denn wir sind so geschaffen. Что мы хотим быть частью чего-то большего. Wir wollen ein Teil von etwas Größerem sein. Мы хотим быть мы, мы хотим быть Also мы. Wir wollen ein Wir sein. Знаешь, что Иисус, когда он говорил «Отче наш», Weißt du, als Jesus Vater unser gebetet hat, и он научил нас молиться «Отче наш», und er hat uns gelehrt, Vater unser zu beten, то там есть такое слово, первое слово. Dann gibt es dort ein Wort, das ist das erste Wort. Das ist nicht Vater. Obwohl wir da sagen, Vater unser, okay, als Gebet. Отче, да. Ja, ein Vater. Но Aber dort steht unser. По-немецки это первое слово, unser. Also auf Deutsch ist das das erste Wort. Отче, наш. Also Vater unser. Мария, Иисус не сказал, молись так, Отче мой. Er sagte nicht, ihr sollt beten, Vater meins. Also mein Vater. Mein Vater, nee. Отче, Nein, sondern наш. Unser Vater. И прости нам наши Und vergib долги. Uns unsere Schuld. Разве я не могу молиться Отче мой? Конечно, можешь. Also kann ich denn nicht mein Vater beten? Natürlich kannst du beten. Но Иисус почему-то учил нас всех христиан думать про мы. Aber aus irgendeinem Grund hat Jesus uns beigebracht, so zu beten im unseren Sinne, also мы. Als wir. Wir, als wir. Einheit. И он создавал всегда wir-Gefühl. Und er hat immer dieses wir-Gefühl geschaffen. И он всегда думал как Team-Geist. Und er hat immer im Teamgeist gedacht. Мария, вот это такая мысль у него была всегда. Где weißt двое hat, или трое собраны во имя мое, там и я. Er hatte diesen Gedanken auch gehabt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich unter ihnen. А почему не сказал, где один человек? Wieso hat er nicht gesagt, da wo ein Mensch da ist? А мы же знаем, что Иисус тоже со мной, когда я один. Wir wissen doch, dass Jesus mit mir ist, auch wenn ich alleine bin. Да. Natürlich. Но Иисус очень важную мысль подметил. Aber Jesus hat hier einen wichtigen Gedanken unterstrichen. Так важно быть в Team. Es ist so wichtig, in einem Team zu sein. И эта мысль, она все меньше и меньше проповедуется. Und dieser Gedanke wird weniger und weniger gepredigt. Und wir werden noch mehr zu den Individualisten. Also jeder hat so seine Privatsphäre. Und jeder kennt seine persönliche Beziehung zu Gott. Und wir vergessen irgendwie dieses Thema, dass es doch besser ist, gemeinsam zusammen als wir. И вообще вся вот церковь, она строится всегда по вертикали и по горизонтали. Und überhaupt die ganze Gemeinde wird vertikal und horizontal, also auf diesen Grundlagen gebaut. Горизонтал. Also horizontale. Отношения друг с другом. Das ist die Beziehung zueinander, Gemeinschaft. Вот здесь любовь. Also hier ist die Liebe. Вот здесь любовь. Also hier ist die Liebe. И кто не любит, написано в Библии, кто не любит, тот не познал Бога. Und die Bibel sagt uns, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Кто брата своего ненавидит, тот говорит, Бог меня вообще не знает. Und er sagt, der da seinen Bruder hasst, der kennt mich überhaupt nicht. Тот ходит еще во тьме. Also der wandert immer noch in der Finsternis. Он может сидеть дома и говорить, Иисус, я люблю тебя. Das heißt, er kann zu Hause sitzen und sagen, hey, ich liebe dich. А Бог спрашивает, что ты здесь делаешь один? Und Gott fragt dich, hey, was machst du denn hier allein? Сегодня служение. Heute ist Gottesdienst. Ты что сидишь дома? Was machst denn du daheim? О, Иисус, я тебя люблю. Oh, Jesus, ich liebe dich. Он говорит, не, ты меня не любишь. Nein, nein, du liebst mich nicht. Ты меня абсолютно не любишь. Du liebst mich absolut nicht. Потому что ты не любишь брата и сестру. Weil du deinen Bruder und deine Schwester nicht liebst. Amen. Amen. Итак, церковь, она строится вот так. Also die Gemeinde wird auch so gebaut. Всегда. Also sie wird immer so gebaut. Горизонтал. Also horizontale. И вертикал. Und eine vertikale. И ты видишь что? Und was siehst du hier? Was siehst du hier? Крест. Ein Kreuz. Вот это христианство. Das ist das Christentum. Это христианство. Das ist das Christentum. Люби Бога. Liebe Gott. И люби ближнего своего. Und liebe deinen Nächsten. Как самого себя. Wie sich selbst. Amen. Amen. Пожалуйста, не превращай крест в какой-то минус. Bitte verwandle nicht das Kreuz in irgendeine krumme Linie. Okay. Пусть крест остается крестом. Lass das Kreuz so sein, wie es ist. И мы люди завета. Und wir sind Menschen des Bundes. У нас есть завет с Богом. Wir haben einen Bund mit Gott. Amen. Amen. Есть завет с людьми. Und es gibt einen Bund mit Menschen. Церковью. Mit der Gemeinde. Это есть твой крест. Das ist dein Kreuz. Который ты берешь в своей das, жизни. Das du in dein Leben aufnimmst. Два завета. Zwei Bünde. Завет с Богом. Also ein Bund mit Gott. И завет с людьми. Und der Bund mit Menschen. И наши отношения с Богом, они именно так будут строиться. Und unsere Beziehungen mit Menschen werden genauso gebaut. На двух уровнях. Auf zwei Ebenen. И по отношению к Его Слову Бог определяет твою любовь к Нему. Und wie du dich zu seinem deinem Wort. Also wie du zu seinem Wort stehst, so bestimmt dir, so bestimmst du deine Liebe zu Gott. И также по отношению к братьям и сестрам. Und genauso in Bezug auf deine Geschwister. Определяет Бог твою любовь. Bestimmt Gott deine Liebe. И Он хочет, чтобы вот эти взаимоотношения вверх и в стороны, они были сбалансированы. Und möchte, dass diese Beziehungen, die jetzt in der Horizontalen sind und in Vertikale, dass sie in Balance sind. Смотрите, друзья, когда мы приходим к Иисусу. Schaut her, meine Freunde, wenn wir zu Jesus kommen. Мы так счастливы. Wir sind so überglücklich. Бог простил меня. Gott hat mir vergeben. У меня есть личные отношения с ним. Ich habe eine persönliche Beziehung mit ihm. Ай, так все классно. Und es ist alles so schön und rosig. И вдруг подходит сестра Матрёна. Und plötzlich kommt eine Schwester Monika. Пусть Моника. И у тебя весь такой вот драйв ушел, облом такой. Und dein Drive ist weg, also es ist alles irgendwie jetzt anders. И вот поэтому так важно здесь проявить свою любовь к Богу. Und deswegen ist es so wichtig, seine Liebe hier zu zeigen. Мы пытаемся лично с Богом строить отношения. Also wir versuchen eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. А Бог показывает нам на Матрёну. Aber Gott zeigt uns auf die Monika. Auf die Monika. Ага. И он говорит, эй, разберись с ней. Und er sagt, hey, komm du mit ihr klar. И вот когда вот у тебя будет там отношения, ты und будешь иметь личные отношения со мной. Und wenn du dort eine persönliche Beziehung haben wirst, dann wirst du mit mir eine persönliche Beziehung haben. Почему кризис приходит в отношения с Богом у людей? Wieso kommt es zu Krise in der Beziehung zu Gott bei den Menschen? Потому что они пытаются отделить Бога от его детей. Weil sie versuchen, Gott von seinen Kindern zu trennen. Понимаете? Versteht ihr? И потом он дома сидит и не понимает, Бога нет. Und dann hockt zu Hause und denkt, es gibt keinen Gott, er begreift das nicht. Also es gibt keinen Gott in meinem Leben. Депрессия какая-то. Er hat Depression. Радости нет. Keine Freude. Нет вообще настроения молиться. Man hat überhaupt keine Lust zu beten. Почему? Wieso? Потому что ты дома сидишь. Weil du zu Hause hockst. Потому что у тебя кризис в отношениях с братьями и сестрами. Weil du eine Krise hast mit deinen Geschwistern. И Бог не будет поддерживать такое. Und Gott wird das nicht unterstützen. Amen. Amen. И когда человек хочет так говорить, я Бога буду любить, а Вася дурак. Wenn der Mensch so sagt, ich werde Gott lieben, aber der Peter ist ein Dummkopf. Да, Depp. То есть вот когда мы так говорим, а Бог, он супер, а вот она, не. Wenn wir diese Haltung annehmen, dass Gott super ist, aber der andere ist ein Vollidiot. Тогда мы остаемся идиотами. Dann bleiben wir selbst Idioten. Потому что мы теряем и Господа. Denn wir verlieren den Herrn. И Вася. Und auch den Peter. Amen. Amen. Amen. Аллилуйя. И вот эта любовь, она проявляется в церкви. Und diese Liebe zeigt sich in der Gemeinde. Поэтому, если ты имеешь личные отношения с Богом, ты молодец. Deswegen, wenn du eine persönliche Beziehung zu Gott hast, dann bist du super. Но строй также отношения с людьми. Aber bau auch trotzdem die Beziehung zu den Menschen. Потому что без них твои отношения с Богом зайдут в тупик. Denn ohne die Beziehung zu den Menschen wird deine Beziehung mit Gott in Sackgasse gelangen. С другой стороны, если у тебя будут супер отношения с братьями и сестрами. Von anderer Seite, wenn du eine super Gemeinschaft und super Beziehungen hast zu deinen Geschwistern. Но не будет отношений личных с Иисусом. Aber hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Ты тоже зайдешь в тупик. Dann wirst du auch in eine Sackgasse gelangen. И полнота веры заключается в том, чтобы сбалансировать эти две вертикали и горизонтали. Und die Fülle des Glaubens besteht darin, dass das ausbalanciert ist, diese vertikale und horizontale. И у нас есть пример в Библии. Und wir haben ein Beispiel in der Bibel. Это 1 Царств, 18 глава. Das ist 1. Samuel 18, der Vers 3 und 4. Там очень хороший пример заветных отношений. Da ist ein sehr guter Beispiel von den Bund der Beziehungen. Эти отношения, они были не просто дружественные. Also diese Beziehung war nicht nur freundschaftlich, sondern dort, die war unter Bund. Завет. Die war unter Bund. Смотри, как написано. So hier wird sie geschrieben. И Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Und Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Иоаннафан, он был принц. Also Jonathan war ein Prinz. А Давид это был пастушок. Und der David war ein Hirtenjunge. И это не помешало им сделать союз. Aber es hat sie nicht gehindert, miteinander einen Bund zu schließen. Тебе ничто не помешает сделать союз. Und die wird nichts daran im Weg stehen, einen Bund zu schließen. Если ты любишь человека. Wenn du einen Menschen liebst. И он полюбил его как свою душу. Und er hatte ihn lieb gewonnen wie seine eigene Seele. И написано дальше: и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Und weiterhin steht, und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Schau hier, er hat alle seine Klamotten ihm gegeben. Er hat sein Schwert ihm gegeben, also seinen Bogen, seine Waffen. Und wurde praktisch anfällig, hat sich anfällig gemacht. Also er wurde zu einem Menschen, der nicht beschützt ist. David мог бы воспользоваться этим легко. Und der David hätte das leicht ausnutzen können. Знаешь, как важно вот это вот доверие в дружбе. Weißt du, wie wichtig das Vertrauen in eine Freundschaft ist? Открыться. Sich öffnen zu können. Означает стать verletzbar. Bedeutet verletzbar zu werden. Стать уязвимым, да? Also anfällig zu werden. Но гораздо лучше быть уязвимым и с кем-то вместе. Aber es ist wesentlich besser, anfällig und verletzbar zu sein, aber mit jemandem. Чем быть защищенным. Anstatt beschützt zu sein. И один. Und alleine. Слышишь? Hörst du? Гораздо важнее. Es ist wesentlich besser. Und wichtiger, vertrauenswürdig zu sein. И с кем-то вместе. Und mit jemandem zusammen zu sein. Чем недоверчивым. Anstatt misstrauisch zu sein. И всегда вот таким. Und immer so zu sein. Okay. Всегда cool такой, also да. Immer so cool sein. Не. И ты понимаешь, что любовь, она делает счастливым. Und du begreifst, dass die Liebe glücklich macht. Amen. Любовь делает счастливым. Also Liebe macht glücklich. Но без любви, то есть ты не можешь любить и быть защищенным вот таким вот. Aber weißt du, du kannst nicht lieben und so beschützt und so hinter Mauern sein. Потому что любовь делает уязвимым. Denn die Liebe macht dich anfällig und verletzbar. Verletzbar. Amen. Amen. Amen. И поэтому люди закрываются в свой панцирь, залазят как черепахи. Deswegen verstecken sich die Menschen hinter ihrem Panzer wie Schildkröten. Говорят, мир злой. Und sagen, die Welt ist böse. Я не буду с никем дружить. Ich werde mit keinem meine Freundschaft eingehen. Меня использовали. Man hat mich ausgenutzt. Мне не дали там такое вот пережить. Man hat mich das und jenes erleben lassen. Дорогой, может быть, это было. Mein Lieber, vielleicht war das auch so. Но давай все равно открываться. Aber lass uns trotzdem uns öffnen. Потому что здесь исцеление. Denn hier ist die Heilung. Amen. Amen. Быть вместе лучше, чем одному. Zusammen zu sein ist besser als alleine. Amen, amen, amen. Мы сейчас будем совершать причастие. Wir machen jetzt das Abendmahl. Братья, проходите вперед. Der Bruder kommt nach vorne. Я приглашаю тебя сейчас принять. Und ich lade dich jetzt ein. Принять это решение. Diese Entscheidung zu treffen. В твоей жизни строить отношения. In deinem Leben die Beziehungen zu bauen. И сделать wir больше, чем я. Und das wir größer zu machen als das ich. Бытие 37 глава. 1. Мose 37. 4 стих. Der Vers 4. Смотри, как написано про братьев Иосифа. Schau her, wie über die Brüder von Josef hier steht. Это была большая семья. Das war eine große Familie. Но в этой большой семье был конфликт. Aber in dieser großen Familie gab es einen Konflikt. Там был один любимчик. Da gab es einen Liebling. Liebling. Так бывает, когда младшие дети становятся Liebling. Das passiert manchmal, dass die kleinsten Kinder zu Lieblingen werden. И братья увидели, что отец любит больше Иосифа, чем их. Und die Brüder haben gesehen, dass ihr Vater sie in mehr lieber hat als sie selbst. И написано, они возненавидели его. Und es steht geschrieben, dass sie ihn hassten. И не могли с ним больше говорить дружелюбно. Und konnten mit ihm nicht mehr friedlich oder ja friedlich reden. Они написано oder freundschaftlich. В оригинале написано не хотели, а они не могли. Im Original steht nicht, dass sie nicht gewollt haben, sondern sie konnten nicht. Они не могли. Sie konnten nicht mehr friedlich mit ihm reden. Скажи, не могли. Sag mit mir, sie konnten nicht. Не могли. Sie konnten nicht. Говорить с ним дружелюбно. Mit ihm friedlich reden. Понимаешь, вот вроде головой ты понимаешь, что надо дружить, надо общаться. Also irgendwie verstehst du mit deinem Kopf, dass du miteinander reden sollst, dass du miteinander Beziehungen aufbauen sollst. Надо у жены попросить прощения. Man soll bei der Ehefrau um Vergebung bitten. Надо подойти к Матрёне и сказать ей прости меня. Man sollte zu Monika hinkommen und sagen, es tut mir leid. А не могу. Aber ich kann nicht. Не могу. Ich kann nicht. Знаешь, и вот здесь так важен крест. Und weißt du, hier ist so wichtig das Kreuz. Kreuz. Вот для этого Иисус и пришел, чтобы ты смог. Dafür ist aber Jesus auch gekommen, damit du es kannst. Чтобы ты смог простить того, кто тебя обидел. Dass du es schaffst, dem anderen zu vergeben, der dich beleidigt hat. Чтобы ты смог опять строить отношения с другими людьми. Dass du wieder fähig bist, mit anderen Beziehungen aufzubauen. Знаешь, если бы мы могли, то Иисусу не надо было бы умирать. Weißt du, wenn wir das gekonnt hätten, dann müsste Jesus gar nicht sterben. Не нужна была бы Голгофа. Dann bräuchte man auch keine Golgatha. Потому что мы все были бы такие. Dann wären wir alle so. Ангелы. Dann wären wir alle Engel. Но знаешь, мы сами себя за штаны не можем поднять. Weißt du, aber wir können uns selbst nicht an unsere eigenen Hose hochheben. Мы не можем. Und wir können das nicht. Поэтому так важно подойти к Иисусу, как Христу, и сказать: Я не могу. Deswegen ist es so wichtig, zu Jesus zu kommen, zum Kreuz zu kommen, zu sagen: Ich kann nicht. Я не могу его простить. Ich kann ihm nicht vergeben. Я не могу, меня обидели. Ich kann nicht. Man hat mich beleidigt. Man hat mich verletzt, да. Man hat да. Mich verletzt. Иди к Иисусу. Dann geh zu Jesus. Иди к Христу. Dann geh zum Kreuz. Ты сможешь. Du wirst das schaffen. Если ты увидишь Иисуса на кресте, wenn du Jesus am Kreuz sehen wirst, ты сможешь. Dann wirst du es schaffen. Да, он подлец, да, да. Ja, er ist ein Schurke. Но подойди ко кресту. Aber geh zum Kreuz. И в твоем сердце родится ощущение. Und in deinem Herz kommt ein Gefühl auf. Я не лучше. Ich bin nicht besser. Nicht viel besser. Nicht viel besser. О, он изменил мне. Er hat mich betrogen. Конечно. Ja. О, она меня оскорбила такими словами. Oh, да? Sie hat mich mit solchen Worten beleidigt. Да, ja. Конечно. Ja, natürlich. Знаешь, где решение вопроса? Weißt du, wo die Lösung dieser Frage liegt? Dort bei Jesus. Amen. Amen. Решение не в том, чтобы бежать, а потом всю жизнь вспоминать. Die Entscheidung liegt nicht darin, um einfach abzuhauen und dann sein ganzes Leben lang sich daran zu erinnern. И жить в обиде. Und in dieser Beleidigung zu leben. Это вообще не решение. Das ist absolut keine Entscheidung. Это всегда разрушает того, кто обижается, а не того, das ist keine Lösung, denn das zerstört immer die Beziehungen. Это разрушает того, кого обидели. Denn das zerstört denjenigen, der dich beleidigt hat. Не, тебя разрушает. Also das zerstört dich, derjenige, den man beleidigt hat. Потому что яд носишь ты. Denn du trägst das ja in dir. Этот гифт носишь also ты. Also diesen Gift, das trägst du in dir. А не он носит. Und nicht der. Поэтому прощай. Deswegen vergebe. И живи перед Господом. Und lebe vor dem Herrn. Okay. Okay.